Kundgabe 2383a und b. Empfangen am 25.06.1942. Unfehlbarkeit des Kirchenoberhauptes. Jede Glaubenslehre soll geprüft werden, bevor sie angenommen wird. Dies fordert Gott von euch, um das Wirken des Gegners von Gott abzuschwächen, denn ihr selbst werdet dann auch erkennen, was sein Werk ist. Sein Bestreben ist, die göttliche Wahrheit zu durchsetzen mit Irrtum. Doch es kann der Mensch sehr wohl erkennen, so er ernstlich das ihm Gebotene prüft, im Verlangen, nur das Göttliche, Wahre anzunehmen. Es bedient sich der Widersacher des menschlichen Willens, das heißt, er beeinflusst den Menschen, eigenmächtig der göttlichen Lehre, Lehren hinzuzusetzen und sie als von Gott gegeben zu verbreiten. Menschenwerk aber ist nicht frei von Irrtum und somit auch die reine göttliche Lehre verunstaltet. Und das desto mehr, je weniger die Menschen selbst prüfen und nachdenken. Und wieder ist es des Widersachers Werk, das menschliche Lehren, das Prüfen und Nachdenken darüber unterbinden. Dass also gefordert wird von den Menschen, eine jede Glaubenslehre bedingungslos anzunehmen und ein Prüfen derselben als Unrecht hingestellt wird. Und dadurch wird das Wirken dessen außerordentlich begünstigt, der Fürst der Lüge ist. Gott aber fordert von den Menschen einen lebendigen Glauben, das heißt, einen Glauben des Herzens, einen Glauben, der voller Überzeugung bejaht, was ihm gelehrt wird. Jede göttliche Wahrheit wird der Mensch, der ernstlich darüber nachdenkt, auch voller Überzeugung bejahen können, das Werk des Satans aber wird er niemals annehmen können. Er wird es bald als Menschenwerk erkennen und also leichten Herzens dahingeben können, weil er es als wertlos erkennt. Prüfet alles und das Beste behaltet. Und weil das Prüfen unweigerlich zur Folge haben muss, dass jeglicher Irrtum erkannt und abgewiesen wird, verstand es der Widersacher, das Prüfen von Glaubenslehren zu unterbinden durch Aufstellen einer Lehre, die das menschliche Denken ausschalten sollte und daher sehr üble Folgen gezeitigt hat. Es ist dies die Lehre der Unfehlbarkeit des Kirchenoberhauptes, die scheinbar den Menschen jeglicher Verantwortung enthebt, ihn jedoch in tiefstes geistiges Dunkel führt, so sie anerkannt und als göttliche Wahrheit gewertet wird. Denn es konnte dann jegliche irrige Lehre als göttliche Wahrheit hinzugefügt werden, ohne dass sie beanstandet oder abgewiesen werden durfte. Und somit war jeglichem Irrtum die Tür geöffnet. Es war dem Wirken des Widersachers ein Feld zur Verfügung gestellt worden, auf das er ausgiebig seine Saat ausstreuen konnte. Wenn von den Menschen gefordert wird, die Lehre der Unfehlbarkeit des Kirchenoberhauptes zu glauben, so bedeutet dies so viel, als dass nun kritiklos jede weitere Lehre oder Bestimmung anerkannt oder angenommen werden muss, die das Kirchenoberhaupt aufstellt. Und also wird das Nachdenken und Entscheiden des Menschen ausgeschaltet. Was jedoch unerlässlich ist, soll der Mensch dereinst zur Verantwortung gezogen werden für seine Stellungnahme zu Gott. Ein jeder Mensch muss sich selbst verantworten. Folglich muss er sich selbst entscheiden in vollster Willensfreiheit. Um sich aber entscheiden zu können, muss er prüfen und bedenken können, wofür er sich entscheiden soll. Nicht aber, dass ein einzelner Mensch entscheidet und dieser Mensch nun von Tausenden und Abertausenden Menschen fordert, sich seiner Entscheidung anzuschließen und diese Forderung in Form eines Gebotes, einer Lehre, kleidet, was unstreitbar der Fall ist, wenn jegliches Kirchengebot als dem Willen Gottes entsprechend anerkannt werden soll, weil ihm die Unfehlbarkeit des Kirchenoberhauptes zugrunde liegt. Diese Lehren werden nun bedenkenlos angenommen, ohne dass der Mensch sich den Sinn und Zweck derer klarmacht und die Folge davon ist, dass mechanische Handlungen ausgeführt werden, die mit einer freien Entscheidung, mit einem tiefen Glauben und mit inniger Gottverbundenheit nichts zu tun haben. Es wurde ein Gottesdienst konstruiert, der in Wirklichkeit kein Gottesdienst ist. Es wurden Gebräuche eingeführt, die mehr oder weniger Formen sind.